Kundgabe 2324. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.5.1942. Geistige Strömungen. Toben der finsteren Mächte gegen Licht. Ohne Unterlass führen die Kräfte der Finsternis den Kampf gegen die lichtvolle Welt. Und die verschiedenen geistigen Strömungen wirken sich so aus, dass die Menschen oft hart bedrängt werden, so wie sie in solche Strömungen geraten. Wo die Wahrheit sich durchzusetzen droht, wo die Menschen durch ihren Lebenswandel zunehmen an Erkenntniskraft und sie nun anzunehmen bereit sind, dort tobt sich die finstere Macht ungewöhnlich aus. Sie nützt jede Gelegenheit, die ihr entgleitenden Seelen zu Fall zu bringen und sucht die Wahrheitsträger unschädlich zu machen, was die Lichtwesen ihrerseits verhüten. Dennoch ist den Wesen der Finsternis eine gewisse Freiheit gelassen, ihre Kraft am Willen des Menschen zu erproben. Dem Menschen aber steht gleichfalls Kraft zur Verfügung, so wie er sich den guten Kräften anvertraut und sie um Hilfe bittet. Dieser geistige Kampf ist dennoch von größter Bedeutung. Wird auch ein ungeahnter Kraftstrom von den Lichtwesen nun zur Erde geleitet, je unerbitterlicher der Kampf entbrennt. Ein solches Ringen kann große geistige Erfolge zeitigen insofern, als dieser Kraftstrom von vielen Menschen empfunden wird, die ihre Herzen empfangswillig öffnen, die sich also nun ohne Widerstreben dem Einwirken der Lichtwesen hingeben und nun sehend und wissend werden. Also die Wahrheit erkennen und sie freudig annehmen. Und diese Seelen entrinnen der Gewalt dessen, der Fürst der Lüge ist. Sie wenden sich voller Abscheu ab von seinem Werk und streben bewusst den an, der die Wahrheit selbst ist. In ihnen ist es Licht und Hell geworden, und die lichtvollen Wesen sind nun ständig bemüht, deren Wissen zu erweitern und wehren die finsteren Kräfte von ihnen ab. Und wo einmal das Herz des Menschen sich der Wahrheit erschlossen hat, dort hat der Widersacher sein Spiel verloren. Denn mag sein Ringen um solche Seelen immer wieder einsetzen, die Lichtwesen sind stets bereit, sie vor jenem Einfluss zu schützen. Und ihre Kraft ist wahrlich größer, weil den wahrheitbegehrenden Seelen die Kraft Gottes durch die Lichtwesen vermittelt werden kann. Amen.